Norbert Maron ist Schriftsteller, Romanautor und hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht. 2014 hat er außerdem eine Biografie über jenen Max Hölz geschrieben und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Norbert, wo kam denn dein Interesse für diese Figur Max Hölz her? Also wie bist du auf ihn gestoßen? Was hat dann dazu geführt, dass du letztlich eine Biografie über ihn geschrieben hast? Der Name ist mir zum ersten Mal aufgetaucht, ich glaube 73 oder 74. Ich habe in der DDR studiert und da kam ein Film heraus bei der DEFA. Das war sozusagen die in Anführungsstrichen liberale Zeit von Honecker, die ersten Jahre. Da war einiges möglich und da kam ein Film heraus bei der DEFA, der hieß Volz. Also der Anklang zu Hölz ist ja schon da und tatsächlich gibt sozusagen dieser Film die Folie ab für diesen Hölz, der dort sehr sympathisch dargestellt wird als mitreißende Gestalt, der ja auch in der Realität war. Und dann schlummerte das in mir. Und es gab dann sozusagen nach der Wende für mich ein Loch. Also ich habe Ende der DDR schon als Schriftsteller gelebt. Dann gab es ein Loch und da dachte ich, wie bewältige ich jetzt sozusagen für mich den Umbruch? Und da dachte ich, gehe in die Geschichte und Tatsache, Weimarer Republik war sozusagen da für mich ein Jungbrunnen, muss ich sagen, weil ich glaube, alle wesentlichen Probleme der Bundesrepublik sind in der Weimarer Republik schon angelegt. Und habe dann eine Biografie über Ernst Röhm geschrieben, den SA-Führer, der von seinen eigenen Leuten dann umgebracht wurde. Und dann dachte ich, nein, also das reicht nicht, weil ich wollte Röhm nicht den Rechten überlassen. Aber ich wollte dann auch noch etwas über einen Linken schreiben und da habe ich lange überlegt und dann kam mir dieser Hölz wieder hoch. Und dann bin ich durch die Archive gekrochen, weil das kann man natürlich nicht im Internet erfahren, was da über Hölz zu wissen ist. Du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet, in der politischen Umbruchszeit hast du dann sozusagen, um so ein Loch zu bewältigen, zurückgeblickt in die Geschichte und dich da mit so einer Figur auseinandergesetzt, die auch sozusagen in politisch sehr, ja, sozusagen bewegten Zeiten gelebt hat. Die ganze Biografie von Max Hölz ist ja eine politische Biografie und ich fände es interessant, was darüber zu erfahren, wie Max Hölz als Kind seiner Zeit geprägt worden ist. Also wie ist denn Max Hölz aufgewachsen, aus was für Verhältnissen ist er gekommen, was für eine Kindheit hat er erlebt? Also nicht die ganze Biografie von Hölz ist eine politische, sondern sagen wir mal so ab der Nachkriegszeit. Also Hölz ist 1889 geboren, gehört also zu der Generation, die dann mit dem Ersten Weltkrieg prima Kanonenfutter lieferte. Und Hölz ist in ärmsten, ja, man muss richtig sagen, elenden Verhältnissen aufgewachsen, geboren in Moritz bei Riesa, ist heute eingemeindet in Zeithain. Jedenfalls, die Eltern waren Landarbeiter auf der einen Seite und waren auf der anderen Seite streng katholisch, der Vater, die Mutter evangelisch. Es gab also in seiner Kindheit jedes Mal Tischgebete, Nachtgebete und auch reichlich Schläge. Also er war so richtig zur Redlichkeit erzogen nach strengsten Muster armer Leute und kam dann in den Krieg 1914, ja, und dort ist sozusagen, ja, man kann das nicht anders sagen, sein politisches Erwachen zustande gekommen. Also er hat natürlich jede Menge Kriegselend erlebt und auch die Hierarchien, die ihm dort immer deutlicher vor die Augen traten. Und hinzu kam, 1917 war er eingeteilt, also er hat den Krieg in Galizien und in Frankreich erlebt, aber 17 war er in Galizien und da war er eingeteilt als Gefreiter einer Wache. Die musste allerdings den Verräter in Anführungsstrichen Horst Schumann bewachen, der damals Redakteur der Leipziger Volkszeitung war, SPD. Und daraus hat sich dann aus dieser Bewachung hat sich ein intensives Gespräch ergeben. Und das bezeichnet Hölz selber als sozusagen seine Erweckung. Und daraus ergab sich dann auch der intensive Kontakt auch nach der Kriegszeit. Und es führte dazu, dass er dann wieder Kontakt aufnahm zu Schumann. Und der sagte, Horst Schumann, ja, ich bin jetzt nicht mehr in der SPD, ich bin jetzt in der KPD und daraufhin war Hölz einer der Mitgründer der KPD in Falkenstein, wo er inzwischen lebte, Falkenstein im Vogtland. Man muss dazu etwas sagen zur Parteienlandschaft. Die Parteienlandschaft in Deutschland war total im Rutschen. Also es gab sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite völlig neue Parteien. Die einzige, die weiter bestand, das war die SPD. Allerdings war es nach dem Krieg eine ganz andere SPD als vor dem Krieg. Also alle Schwüre und Resolutionen, sowohl der Internationale wie der SPD, dass nie ein Krieg befürwortet werden würde, waren ja hinfällig mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten. Und nach dem Krieg war die SPD sozusagen zur Stütze der Macht geworden. Und links davon gab es schon die USPD, das waren die Abgespaltenen, und noch linker davon gab es die KPD und noch linker davon, also die dann schon zu radikaleren Mitteln neigten im Kampf, also auch zu Gewalt neigten, das war die Kommunistische Arbeiterpartei. Und das war eines meiner sozusagen auch Hauptbeschäftigungen, mich überhaupt erstmal in diesem Gefitze der Parteien für die Biografie von Hölz zurechtzufinden. Du hast jetzt den Ersten Weltkrieg erwähnt als für Max Hölz quasi ein politisierendes Ereignis. Das war ja sowieso ein Ereignis, das eine einschneidende Erfahrung war für eine ganze Generation. Und gerade im Arbeitermilieu hat das viele Leute extrem politisiert. Und der Erste Weltkrieg ist ja durch die Novemberrevolution sozusagen beendet worden. Und aus diesen Nachkriegsereignissen heraus hat sich dann die KPD gebildet, zu der dann Max Hölz seinen Weg gefunden hat. Wie hat er denn dann innerhalb der KPD gewirkt? Was war das für ihn für ein Feld des Aktivismus quasi? Also der Krieg hat ihn radikalisiert und politisiert, und es kommt dazu ein väterliches Erbteil. Also das ist sozusagen, seine Kinder waren nicht nur geprägt von Armut, sondern auch vom Stolz der Eltern. Also die haben sich nicht demütigen lassen. Und der Vater, wenn er merkte, er wird also auf diesem Gut, Rittergut oder so, zu sehr gedemütigt, dann ist er weitergezogen. Also da gibt es dann 6 oder 7 Umzüge während der Kindheit. Und dieser väterliche Stolz, den hat Hölz auch in sich. Also das ist eine wichtige Haltung. Und er kam sozusagen nicht von der Partei her in seinen Aktionen. Also er selber sagt ja dann in seinem Gerichtsprozess, bezeichnet sich als Gefühlskommunist. Und so war er auch. Und sein Ausgangspunkt war, er ging dann 1919 nach Palpenstein zurück, kam aus dem Krieg. Der Krieg hat ihn außerdem nervlich, ja, muss man wirklich sagen, schwer angegriffen. Also er war verschüttet, er ist vom Pferd gefallen, war da stundenlang bewusstlos. Also er war richtig, man muss sagen, kriegsversehrt. Und dann kam er zurück nach Falkenstein, eine Kleinstadt, vor allen Dingen Weberei war dort vorherrschend. Und von den 15.000 Einwohnern, die nach dem Krieg geblieben waren, waren 5.000 arbeitslos. Beziehungsweise ohne jede Einkunft. Das heißt vor allen Dingen natürlich Witwen, Kinder hungerten und froren. Und das war der Ausgangspunkt für Hölz, also nicht irgendeine Ideologie oder so etwas. Ja. Das ist ganz wichtig. Vollzog sich dann so, es gab einen USPD-Arbeiterrat, und Hölz hat aber gemerkt, die machen nichts, jedenfalls nicht genug für sein Empfinden. Und er gründete dagegen einen Arbeitslosenrat. Und der übernahm im April 1919 die Herrschaft in Falkenstein. Das heißt, Herrschaft in dem Sinne, dass sie einerseits schon mal bei irgendwelchen Händlern die Scheiben einschlugen und da Lebensmittel beschlagnahmten, aber auch bei Privatleuten, und das umverteilten. Andererseits schuf dieser Arbeiterrat auch die einzige existierende Ordnung, weil die Stadtverwaltung dazu überhaupt nicht in der Lage war. Also sie organisierten Kohlenverteilung, Lebensmittelverteilung, Umverteilung zum Teil. Das war der Ausgangspunkt für Hölz. Und seit April 1919 gab es einen reichsweiten Haftbefehl. Er wurde per Haftbefehl gesucht und war damit immer auf der Flucht. Er entfernte sich dann auch recht bald. Also da wurden natürlich sofort Gegenmaßnahmen des Staates eingeleitet. Also in Preußen herrschte ja die SPD, also stellte die SPD die Regierung mit Koalitionen her. Gut, also er machte sich dann auf die Flucht, war inzwischen Mitglied der KPD und kam eigentlich erst zurück nach Falkenstein, als 1920 der Kapp-Lützwitz-Putsch losging. Dort hat er dann wirklich schon mal massive Reformen von Gegenwehr organisiert. Also es gab dann schon eine Rote Garde genannte Truppe, die er aber streng regierte. Also er ohrfeigte auch mal Leute, die besoffen waren oder die geklaut hatten oder so etwas. Also er setzte Disziplin innerhalb seiner Truppe durch. Und die Truppe machte dann also das, was er schon ein Jahr vorher sozusagen spontan durchgeführt hatte. Die machten jetzt richtig Beschlagnahmungen und Umverteilungen und bis hin zu Befreiungsaktionen für Gefangene, die sozusagen von 1919 in Plauen im Gefängnis saßen, da ist er hingefahren und hat die Leute aus dem Gefängnis geholt und hat auch dort das Gerichtsarchiv geplündert, und in seiner Autobiografie vermerkte auch stolz, dass die Aktenberge aus dem Archiv 3 Tage lang gebrannt haben. Und von da an war er natürlich in Deutschland bekannt und bei den Arbeitern unglaublich beliebt. Also man muss wirklich sagen, so vergessen er heute ist, so bekannt war er damals. Also er war, wenn in Deutschland von Revolution gesprochen wurde, fiel als erstes der Name Max Hölz. Und das ging bis hin nach Moskau zur Kommunistischen Internationale. Also Lenin, Trotzki, die kannten alle den Namen Hölz. Und als er dann eingeknastet war, 21, hat auch der dritte Kongress der Kommunistischen Internationale ihm eine Grußadresse geschickt. Mit einer Rüge, also natürlich seiner Freischärlermethoden, aber dennoch also einen kommunistischen Kampfgruß geschickt. Man muss dazu einschieben, dass er 1920 dann im Herbst ausgeschlossen wurde aus der KPD. Wegen dieser Methoden. Und da, jetzt komme ich auf diese Frage, auf die du gestellt hast. Er befand sich doch schon im Clinch mit den sächsischen Funktionären, also Erzgebirge Vogtland, waren Brandler, der war der führende Kopf, und daneben Fritz Heckert. Und mit denen befand er sich schon schwer im Clinch. Also, und die sorgten dafür, dass er ausgeschlossen wurde, gegen die Stimmen seiner vogtländischen Mitkämpfer. Und als dann 1921 der mitteldeutsche Aufstand losging, war er ausgeschlossen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt seiner organisatorischen Anbindung. Und er näherte sich dann auch der KAPD, also die zu weit radikaleren Methoden im revolutionären Klassenkampf neigten. Mich würde nochmal interessieren, was du jetzt ja sozusagen schon mit angesprochen hast, nämlich die Methoden von Max Hölz, erst spontaner, dann organisiert, dass er quasi sozusagen bewaffnete Arbeitertruppen zusammengestellt hat und da sozusagen Umverteilungen vorgenommen hat. Dabei sind ja durchaus auch mal Bankgebäude zum Beispiel gesprengt worden, um da an das Geld ranzukommen oder auch um sozusagen Eindruck zu schinden. Das ist ja was er dann 1921 in den mitteldeutschen Märzkämpfen auch gemacht hat, ja. Wo er mit so einer Truppe Banküberfälle in dem Sinne, weiß ich jetzt nicht genau, war eher nicht so, das einzige, das radikale Ereignis sozusagen 1920 war der Brand in 5 Villen, also in 5 Besitzervillen, so, also gibt auch so einen Aufruf an die besitzende Klasse, das ist sozusagen so ein erstes Hölz-Manifest, was sozusagen wirklich radikal ist. Also er hat sich selber als Erfahrung aus seinen Kämpfen, dass sozusagen mit Zureden nur sehr wenig zu erreichen ist, radikalisiert. Also er sozusagen zu diesem Waffenkämpfer Hölz und da mal auch Militärkommandeur, roten Militärkommandeur Hölz, ist er im Laufe von 1919 bis 1921 auch erst geworden. Also das ist bei ihm eine nachvollziehbare und wirklich an Ereignissen auch festzumachende Entwicklung. Ja. Können wir nochmal auf die mitteldeutschen Märzkämpfe sozusagen blicken und was für eine Rolle Max Hölz da gespielt hat? Der wollte ja zum Beispiel sozusagen den streikenden Leunawerken oder den streikenden Arbeitern in den Leunawerken zu Hilfe kommen. Was hat er denn da sozusagen gemacht in diesem Jahr 1921, in diesen Osterfrühlingstagen quasi? Ja, also die Kämpfe, wie du schon richtig sagst, beginnt mit dem Montag vor Ostern, das war der 21. März 1921. Da ist Hölz nach Mansfeld gefahren. Also hier ist er im Unterschied zum Vogtland, wo er ja gewohnt hat, hier ist er richtig hinzugekommen und hat dort aber nicht sozusagen in den Leunawerken angefangen, weil in den Leunawerken hatte die KAPD schon einen Mann, der sich dort Kempin nannte, und der hat schon seit Herbst 1920 dort so eine Betriebsgruppe organisiert und die war auch absolut vorherrschend in den Leunawerken. Da spielte die KAPD die erste Geige und die KPD hatte sich da fein unterzuordnen. Er selber hat dann vor allen Dingen gewirkt in dem Raum Eisleben, Hettstedt, Sangerhausen. Ich nenne jetzt mal die Orte, in denen er selber bewaffnete Einmärsche, Überfälle geführt hat. Also der erste war sozusagen ein Einmarsch in Eisleben mit 100 Leuten, nach dem Zeugnis von Otto Gottsche vor allen Dingen KAPD-Leute. Und dort haben die auch mal ein bisschen was gesprengt und da ist auch mal aus Versehen eine Kiste Dynamit explodiert und alle Scheiben auf dem Marktplatz rausgeflogen. Also es war auch zum Teil chaotisch, aber er hat dann geschafft, daraus eine rote Armee zu machen, so hieß es dann damals auch, und die straff zu organisieren, was auch in seinem Prozess dann 1921 richtig anerkannt wurde und gewürdigt wurde durch den Staatsanwalt, also gewürdigt wurde von seiner Sicht aus natürlich negativ. Er hat dann Aufrufe gestartet und auf Zulauf gerechnet und muss dazu sagen, es gab als Hintergrund auch in der KPD unterschiedlichste Kräfte, sowohl radikalere als auch gemäßigte. Und das wurde radikalisiert durch Bela Kuhn, den die Kommunistische Internationale in die KPD-Zentrale entsandt hatte und da sozusagen die radikalen Kräfte in der Roten Fahne auch immer zur Abrechnung mit der Bourgeoisie aufriefen, was die Gemäßigten aber dann nicht stützten Und so dass Hölz dann auch ein bisschen in der Luft hing. Also er war von der KPD verlassen, muss man so sagen, und hat sich dann aber, also er betont immer, dass er nie Mitglied der KAPD war, das ist nicht mehr zweifelsfrei zu klären. Jedenfalls hat aber während der Kämpfe auf die Strategie gesetzt, also er sagt, wir brauchen mindestens 10.000 Leute, um hier einen ernsthaften Widerstand und ein ernsthaftes Ergebnis zu erreichen. Und dieser Zulauf, auf den er gehofft hat, der hat sich überhaupt nicht eingestellt. Also die mitteldeutsche Landschaft war auch die SPD noch stark verwurzelt. Und sagen wir mal von den Zahlenverhältnissen her, er in einem Bericht an die KPD 1921 schreibt er so von 1.500. In späteren Veröffentlichungen neigt er dazu, das ein bisschen aufzurunden. Das war auch schon vorher so. Also 1920 in seiner Autobiografie, dann spricht er schon von 7.000. Und vorher hatte er aber nur gleich 1.000 oder so erwähnt. Also ist egal. Jedenfalls, du merkst schon an den Zahlen, ist eigentlich eine verschwindend geringe Menge. Und diese Vorstöße und Einmärsche da in diesen Städten, die ich genannt habe, führten nicht zum Zurückdrängen der Sicherheitspolizei, die sich in ihren sozusagen Gymnasien oder wo sie eben logierten, einquartiert waren, die sich dort verschanzten, die einfach sich auf keinen offenen Kampf einließen. Dann gab es sozusagen massive Einwirkungen durch die Industrie, also durch die herrschenden Betriebe dort. Und unter anderem gehörte Herrn Stinnes, gehörten die Aribischen Montanwerke. Und Stinnes war ja auch Reichstagsabgeordneter der Deutschen Volkspartei und so weiter. Also die haben da ihre Mandate auch genutzt und seine Emissäre auch und haben dann überhaupt diesen Einmarsch in der mitteldeutschen Region überhaupt erstmal zustande gebracht, diesen Polizeieinsatz. Und die haben dann Reichswehr dazugeholt unter heftiger Mitwirkung vom Reichspräsident Ebert. Und dann hatten die einfach keine Chance mehr, die Rote Armee unter Hölz und unter Kempin im Leunerberg. Also Leunerberg war sozusagen der Stützpunkt von Kempin. Der hatte dort also das voll in der Hand, hat eine richtige, wie soll man sagen, eine Kompanie organisiert von bewaffneten Leuten. Die haben sich so ein eigenes kleines Panzerchen gebaut und so weiter. Und da gibt es eine interessante Einschätzung der Gegenseite, also von einem Polizeioffizier, der sagt, dadurch, dass die sich so verschanzt haben, hatte sozusagen die Polizei überhaupt erst eine Chance. Wenn die aus Leuna heraus die 4 Kilometer oder was ist 5 Kilometer nach Merseburg marschiert wären, hätten das Landratsamt besetzt, hätten die Kompanien besetzt, hätten sich Waffen erbeutet, dann wäre das in Mitteldeutschland ganz anders ausgegangen. Aber diese Zurückhaltetaktik von Kempin, obwohl er ja eigentlich zur KAPD gehörte, hat mit zum sozusagen zu dieser schmählichen Niederlage beigetragen. Und das hat auch unter anderem mit zur Entfremdung von Hölz von der KAPD dann geführt. Also neben anderen Gestalten, die auch ihm aus der KAPD verdächtig erschienen, ja. Genau, ich finde es da interessant, sozusagen diesen Hintergrund im Blick zu haben der mitteldeutschen Märzkämpfe, vielleicht um das da auch nochmal sozusagen hinzuzufügen. Du hast das auch schon mit erwähnt. Die mitteldeutschen Märzkämpfe, die sind ja sozusagen Ergebnis von zweierlei Entwicklung. Die eine Entwicklung ist ja, dass die KPD sozusagen ab 1921 so einen offensiveren Kurs fahren möchte und sozusagen die Macht, die die Arbeiterbewegung auch im mitteldeutschen Raum halt irgendwie gewonnen hat, die auch zu nutzen für offensivere Aktionen. Und auf der anderen Seite aber eben sozusagen das Durchgreifen von der sozialdemokratischen Regierung Ebert, die halt gern Waffenlager ausheben wollten und ja sozusagen für Ruhe und Ordnung im Mansfelder Land halt dafür sorgen wollten. Und das war sozusagen dann da SIPO und Reichswehr halt hinzuschicken, das war natürlich ja sozusagen eine unglaubliche Provokation für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und deswegen ist es ja dann zum mitteldeutschen Aufstand quasi gekommen. Ja, in Klammern noch, also Mitteldeutschland war sozusagen das, also so eine Art revolutionäre Keimzelle. Also die Arbeiter waren dort aufmüpfig, die streikten monatelang, was natürlich den Besitzern stark missfiel, sodass sie auch erstmal zu dieser Polizeiaktion drängten. Ja? Also da haben sie sozusagen haben SPD im engsten Zusammenwirken mit Industriellen haben also diese Polizeiaktion organisiert und haben dann auch Reichswehr dazu geholt. Dass sie nicht vorher schon Reichswehr dazu geholt haben, hing mit dem Versailler Vertrag zusammen, denn die Reichswehr selber war ja auf 100.000 Mann begrenzt durch die Friedensverträge. Also wollte man das erstmal mit leicht bewaffneter Polizei machen, aber dann haben sie gesehen, es muss schon ein bisschen Artillerie dazugeholt werden, aber ein bisschen, was heißt, das Leunerberg ist ja dann mit Artillerie zusammengeschossen worden. Ja, die Arbeiter in dem Betrieb hatten das Nachsehen. Vielleicht können wir noch mal von den mitteldeutschen Märzkämpfen zurückkommen zur Person Max Hölz. Also ich fände es interessant, auch noch mal sozusagen über seine Methoden, über seine Aktionsform halt irgendwie zu sprechen. Ja. Ich habe hier sozusagen einen Auszug aus so einem Plakatanschlag, auch aus den mitteldeutschen Märzkämpfen, wo Max Hölz halt einen Ort besetzt hat und dann sozusagen diese Plakate aufgehängt hatte als Proklamation. Da würde ich mal kurz sozusagen eine Passage vorlesen. Aufruf. Diktatur des Proletariats. Wir haben mit unseren roten Truppen den Ort besetzt und verhängen hiermit das proletarische Standrecht. Das heißt, dass jeder Bürger erschossen wird, der sich nicht den Anordnungen der militärischen Oberleitung fügt. Im selben Augenblick, wo uns gemeldet wird, dass SIPO oder Reichswehr im Anmarsche ist, werden wir sofort die ganze Stadt anzünden und die Bourgeoisie abschlachten, ohne Unterschied des Geschlechtes und Alters. Solange keine SIPO oder Reichswehr anrücken, werden wir das Leben der Bürger und ihrer Häuser schonen. Alle Waffen, Hieb- und Stichwaffen, Schießwaffen aller Art müssen sofort an die militärische Oberleitung abgegeben werden. Bei wem durch Haussuchung noch Waffen gefunden werden, wird auf der Stelle erschossen. Alle Autos, Personen und Lastwagen müssen sofort zur militärischen Oberleitung gebracht werden. Geschieht dies nicht, so werden die Betreffenden erschossen. Militärische Oberleitung, Max Hölz. Wenn ich jetzt sowas lese, auch vor dem Hintergrund, was ich bisher über Max Hölz erfahren konnte, dann kommt mir das eigentlich so vor, da hat einer ganz schön geblufft und vielleicht hat er auch genau auf die Wirkung von solchen Plakaten vielleicht gesetzt. Kann ich dir nur zustimmen. Also das ist eine Methode, die er schon im Vogtland entwickelt hat. Also es sind immer schlimmste Androhungen plakatiert, in der Hoffnung, dass das nicht nötig ist. Man muss auch dazu sagen, also Diktatur des Proletariats gehört ja zum marxistischen Kanon. Also das steht ja bei Marx schon, weiß ich was, in der Kritik des Gotha-Programms oder so, steht ja dieser Terminus schon. Und Hölz hat aber seine Bildung sozusagen nicht über klassisch marxistische Lehrer erfahren, sondern mehr über diese rätekommunistischen Lehrer, wie also er nennt ein Buch von Goethe, also ein niederländischer Rätekommunist, aber auch Otto Rühle war sein Lehrer unmittelbar, also der einzige, der neben Karl Liebknecht gegen die Kriegskredite gestimmt hat in der SPD, der dann über die KPD, aber in die KAPD auch wanderte. Also Hölz ist ihm treu gefolgt, aber war dann auch schwer enttäuscht über die Rolle von Rühle im mitteldeutschen Aufstand. Da hat er nämlich überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat ihn kalt gelassen. Ich denke auch, dass er auf die Wirkung von Drohungen gesetzt hat, in der Hoffnung, dass er das nicht wirklich machen muss. Und er hat es auch nicht gemacht. Denn in dem Moment, wo er gemerkt hat, also dieser Zulauf setzt nicht ein, er wird diese 10.000 nie erreichen, die er für einen strategischen Sieg für nötig gehalten hat. In dem Moment hat er dann, also am 21. März ist er ins Mansfelder Land gekommen und am 1. April 21 hat er dann seine Truppen aufgelöst, also die Reste, die noch da waren in Besenstedt, und ist dann nach Berlin, hat sich absetzen können, ist auch einer Verhaftung nochmal entkommen und ist in Berlin dann durch Verrat verhaftet worden im Mitte April 21, und dann ist sozusagen der Prozess gegen ihn vorbereitet worden, wobei man das der sächsischen Justiz entzogen hat und dann sozusagen so ein richtiges Reichstribunal machen wollte, um den Hölz zu verurteilen. Das Problem war, man konnte ihm eigentlich in dem Sinne nichts nachweisen, was zur Todesstrafe gereicht hat, was man aber unbedingt wollte. Und deswegen hat man die Ermordung eines Gutsbesitzers Hess, die Tatsache in Reutschken, was jetzt eingemeindet ist in Landsberg, also im anhaltischen Landsberg, die Ermordung, die tatsächlich stattgefunden hat, die wollte man Hölz anhängen. Und das Gericht hat sich dann auch darauf eingelassen und hat ihn zu lebenslänglichem Zuchthaus, also weil der Zweifel nicht ganz ausgeräumt war, verurteilt. Also 1921. Jetzt passiert ja nach der Verhaftung von Max Hölz was ganz Interessantes. Nämlich es gibt eine breit aufgestellte Solidaritätskampagne, die getragen wird von Intellektuellen und Künstlern, die auch in dieser Zeit schon bekannt gewesen sind. Also Bertolt Brecht war dabei, Otto Dix, die Gebrüder Mann, Albert Einstein, was ich auch sehr interessant fand, diesen Namen da zu finden. Also es sind einige Personen, die da an der Solidarität... Das war später. Also okay. das war noch nicht 21. Also 21 wird er eingeknastet, wie gesagt, mit der Verurteilung lebenslänglich. Und dann gehen erstmal 6 Jahre ins Land, wo nichts passiert und wo Hölz am Verzweifeln ist. Also wo er auch übelste Beschimpfungen, also da gibt es Briefe, wo er KPD-Führer, Thälmann, Willem Pieck als niederträchtig, gemein und also in schlimmster Form beschimpft, obwohl die ihm, also wie auch die Kommunistische Internationale, die Anwälte bezahlen, jedenfalls zum Teil. Also auch die KAPD stellt Anwälte. Und in dieser Zeit hat er den Eindruck, die machen nicht genug. Weil er ist der Meinung, um das Urteil zu revidieren, müssten in Mitteldeutschland richtige Untersuchungen angestellt werden und das machen die alles nicht. Und da beschimpft er die lange. Und er hat eigentlich sozusagen zwei große Verbündete in diesem Lager der bürgerlichen, sagen wir mal Leute. Also der eine ist Egon Erwin Kisch, der Mitglied der KPD ist und aber als Journalist einen großen Namen hat, der dann auch mal Briefe aus dem Gefängnis von Hölz rausgibt, das ist als Buch erschienen. Und der andere ist Erich Mühsam, den aber zum Beispiel Clara Zetkin als anarchistischen Wirrkopf abtut. Aber die beiden, sozusagen, die betrachtet er wirklich als seine Verbündeten und nicht so sehr die Parteikommunisten. Und Mühsam gibt dann noch eine Broschüre raus, Gerechtigkeit für Max Hölz, die auch in 50.000 Exemplaren, also, und da spricht sich das erstmal so rum, da erreicht es überhaupt erstmal eine Breitenwirkung unter den Künstlern und Intellektuellen. Und das ist erst 1926, setzt es ein. Findet auch eine Matinee in der Volksbühne von Erwin Piscator organisiert statt und so weiter. Also da erreicht das eine Breitenwirkung. Also vorher muss er wirklich jahrelang schmort er dort. Es kommt etwas hinzu, was aber die KPD organisiert, und zwar sie organisiert ihm eine Frau, Traute Löbinger, die Tochter eines Arztes, jedenfalls eines Bürgerlichen, und die sozusagen zieht durchs Land, durch Deutschland und agitiert für ihn und im Rahmen der Roten Hilfe, die sozusagen die Betreuung der Gefangenen übernommen hat, agitiert sie auch für die Befreiung politischer Gefangener. Und sehr geschickt, also die erreicht, das trägt dazu bei, dass es auch in die Breite wirkt. Und führt dazu, dass er 1928 tatsächlich begnadigt wird. Das heißt auch deswegen, weil er hat auch inzwischen etliche Anwälte verschlissen und hat dann aber inzwischen einen bürgerlichen Anwalt und der schafft es, den aufzuspüren, der tatsächlich diesen Gutsbesitzer Hess erschossen hat und es auch anwaltlich oder protokollarisch niederlegt. Damit ist ja klar, dass sozusagen das Gerichtsurteil gegen Hölz nicht zu halten ist. Und das führt dann letztendlich dazu, dass 1928 Hölz aus der Haft entlassen wird. Und dann ist ja auch der weitere Lebensweg ist ja dann auch ziemlich spannend, weil er 1928 freigelassen worden ist und dann im darauffolgenden Jahr ist er dann auf Einladung von Stalin in die Sowjetunion emigriert. Was hat er denn? Ja, okay. Also da muss man vorher noch was einschieben. Mhm. Und zwar, also es gibt dann eine Riesenkundgebung, die also ganz Berlin zusammenholt, also als er in Berlin dann eintrifft. Aber er steht da mit Leuten auf der Tribüne, die er vorher in den Briefen als Lavieridioten und so weiter beschimpft hat. Ja. Und dann kommt hinzu, Anfang der 20er Jahre war die KPD eine Splittergruppe. Also die KPD noch mehr und so weiter, aber sozusagen die Kommunisten gehörten Splitterparteien an. Und 1928 kommt Hölz aus dem Gefängnis und stellt fest, ja, nun sitzen die alle in den Parlamenten, also in den Landesparlamenten und im Reichstag und kungeln da mit irgendwelchen bürgerlichen Parteien und machen da Kompromisse und er kommt damit überhaupt nicht klar. Also er ist schlicht verwirrt, muss man sagen, ja. Und äußert das auch öffentlich, also das gehört zu seinem Grundcharakter zu. Er kann sich nicht zurückhalten, er kann sich nicht verstellen und kann sich in dem Sinne auch nicht unterordnen einer Parteidisziplin. Und als der jetzt aus dem Gefängnis rauskam 1928, da hat er sozusagen angefangen loszuleben und dann kamen auch in Anführungsstrichen Frauengeschichten in die Zeitung und so weiter. Und das gefiel natürlich in dieser prüden KPD niemandem. Also er hatte sich inzwischen zur KPD bekannt, also sich von der KAPD losgesagt, das muss man dazu sagen. Und er hat auch immer wieder beteuert, dass er sich bemüht und so weiter, aber es lag nicht in seinen Genen sozusagen. Und er ist dann aber sozusagen trotzdem in die Sowjetunion. Und sozusagen genau. Nicht nur, dass Stalin ihn eingeladen hat, sondern er ist auch abgeschoben worden. Also das war, die wollten ihn auch loswerden. Also der war den führenden KPD-Genossen war der einfach verdächtig und hat dauernd Unruhe gestiftet, auch an Stellen, wo es der KPD nicht gepasst hat. Das heißt, er ist auch nicht ganz freiwillig jetzt gegangen nach Naja, Sowjet. Es gibt ja dann sozusagen noch eine zweite Entsendung, die war völlig unfreiwillig. Aber diese erste, da wollte er schon mal das Land, sozusagen, das war ja sozusagen das Himmelreich des Sozialismus, das wollte er schon kennenlernen. Also war so ein Mischmasch. Hinzu kam, was ihm natürlich sehr gefallen hat, er war in der Sowjetunion unglaublich populär. Also er war Ehrenmitglied des sowohl des Sowjets in Petrograd wie in Moskau. Nach ihm hießen Schulen, Kompanien, Schiffe und auch GPU, also Einheiten der Geheimpolizei. Also er war unglaublich populär. Vielleicht neben Thälmann der populäre Mann in der Sowjetunion. Und er ist dann natürlich, ist rumgereist, hat Ansprachen gehalten und ist bejubelt worden. Natürlich tat ihm das wohl. Und das hat er auch gerne angenommen. Und das hat auch sein Selbstbewusstsein, was ohnehin schon ausgeprägt war, noch weiter gestärkt. Er wollte eigentlich bloß 2 Monate bleiben, ist aber dann noch auf die Lenin-Schule gegangen und ist dann eigentlich nur zurückgekommen, weil, das ist eine interessante Sache, weil der Reichstagswahlkampf 1930 im Herbst einsetzte. Und da gibt's folgende schöne Episode. Also die KPD hatte den größten Saal von Berlin, den Sportpalast, also wo auch die anderen Parteien, einschließlich Goebbels, die ihre Reden hielten. Und es sprach zuerst Walter Ulbricht und dann sprach Max Hölz. Und Hölz äußert in seiner Rede dort den schlagzeilenmachenden Satz: Die Werktätigen werden sicher nichts dagegen haben, wenn die GPU in einem kommenden Deutschland die Hitler und Goebbels, Cäsaring, Noske und Schörgiebel erschießen wird. Also er nennt sozusagen die Nationalsozialisten und die Sozialdemokraten in einem Atemzug. Das war deswegen nicht gut, weil es die Angst der KPD vor einem Verbot bestärkte. Also die KPD musste immer fürchten, verboten zu werden. Andererseits entsprach es natürlich der inzwischen sich durchsetzenden stalinischen Ideologie, dass Sozialdemokraten und Nationalsozialisten zweieilige Disziplinen wären. Ja? Also das ist sozusagen die Linie auch der Kommunistischen Internationale, dass sozusagen die Sozialdemokraten eigentlich schlimmer wären als die Nationalsozialisten. Aber es führte dazu, dass man ihn sofort ins Vogtland zurückgeschickt hat. Dort hat er noch ein paar Ansprachen gehalten, ist zusammengeschlagen worden von Mark Neukirchner SA-Leuten. Und das war wirklich haarig. Also man musste ihm da so ein zerschlagenes Bierglas aus dem Kopf raus operieren. Und daraufhin wurde er dann schleunigst in die Sowjetunion entsorgt. Da nicht mehr ganz freiwillig. Aber es ging ihm auch wirklich gesundheitlich nicht gut. Nun hast du erzählt, dass er sozusagen in der Sowjetunion in Ehren gehalten wurde und bekannter Mann war, dass viele sozusagen Sachen nach ihm benannt waren sogar. Ja. Aber sozusagen es scheint in der Naturell von Max Hölz zu liegen, dass er eigentlich überall angeeckt ist, auch in den Gruppierungen und Parteien, in denen er sich sozusagen politisch zu Hause geführt hat. Und es kam dann auch in der Sowjetunion zum Konflikt und wenn man das vielleicht so sagen kann, hat das ja letztlich auch zum Tod von Max Hölz geführt. Ja. Wie ist das passiert? Ja. Also man muss dazu sagen, also etwas, wofür er überhaupt nicht konnte, also es gab ja in der Sowjetunion scharfe innerparteiliche Auseinandersetzungen. Also Stalin hatte es bis 1928 ja schon geschafft, sich Trotzki vom Halse zu schaffen. Also Trotzki hatte er schon ins Exil vertrieben, das waren sozusagen die Linksopportunisten in Anführungsstrichen und dann hatte er jetzt gegen Bucharin und Rykov, also andere Führer, also Stalin strebte nach der Alleinherrsche und dazu diente eben auch dieses Konzept von den feindlichen Sozialdemokraten. Und in diese Kämpfe geriet Max Hölz hinein. Also das war etwas, was von den äußeren Umständen her sehr ungünstig war für ihn. Also dass er in diese Machtkämpfe innerhalb der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, hineingeriet. Zum anderen, Hölz kam hin und hat dann gesehen, was in den Betrieben los war. Er hat dann mitgekriegt, was in der KPDSU los war und hat dann 1932, also er kam 30 das zweite Mal zurück. In 1932 hatte er die Schnauze voll von den Moskauer Kämpfen und hat sich dann in so ein Prestigeobjekt des 5-Jahres-Planes des Stalinischen da nach Sibirien versetzen lassen, nach Nowokusnetsk. Und dort sah er, was überhaupt los war. Also die Arbeiter liefen in Bassschuhen. Die Heizungen funktionierten nicht. Also die Scheiben waren kaputt. Gut, die ausländischen Arbeiter wurden ein bisschen besser gehalten. Aber er war sozusagen von den Socken. Und auch sehr enttäuscht, weil so hatte er sich den Beginn und den sozusagen die Verwirklichung des Sozialismus nicht vorgestellt. Und entsprechend seinem Naturell, was du schon angesprochen hast, war er auch nicht in der Lage, also damit Kritik zurückzuhalten. Also er äußerte zunehmend auch Kritik und immer lauter. Also er wurde auch einmal von Stalin empfangen und die Russen hatten eine Vorliebe für solche. Gibt's einen Brief von Retzlaff, also von einem Kommunisten, der dann auch sozusagen also sich von der KPD entfernt. Der sagt, die Russen hatten eine Vorliebe für diesen draufgängerischen Typ und dadurch war der auch bei Stalin anfangs hoch angesehen. Aber in dem Maße, wie er sich mit der sowjetischen Wirklichkeit immer kritischer auseinandersetzte, geriet er auch in Konflikt mit dem Parteiapparat. Und er sagte so, er bemühte sich um eine Tschistka. Tschistka ist sozusagen die Reinigung. Also das war das übliche Verfahren, das gab es schon unter Lenin, dass immer mal so periodisch Parteiaussprachen durchgeführt wurden und jeder Genosse musste sozusagen von der Kindheit an bis heutzutage seine Verfehlungen darlegen und Selbstkritik üben. Und er wollte sich gerne diesem Ritual unterwerfen, um dann auch wieder sozusagen als Parteimitglied voll anerkannt zu werden. Das ist ihm aber nicht gelungen. Also das ist einfach hintertrieben worden. Er hat sozusagen über Jahre dann gemerkt, die versprechen das war, aber irgendwelche Kräfte verhindern das. Also 33 hat er an den Auslandskommissar der GPU geschrieben, ich verschanze mich jetzt in meinem Hotelzimmer und ich habe genug Munition und auch genug Benzin und so weiter. Und das hat er auch wirklich ein paar Tage durchgehalten. Und dann hat er, also 33, erreicht ist ihm endgültig. Und dann hat er gesagt, also ich bin Landarbeiter, schickt mich in ein landwirtschaftliches Gebiet. Und er ist dann nicht in einem Kolchos, sondern in ein Safros, also das war so ein Staatsgut gegangen in der Nähe von, das hieß dann damals schon Gorki, inzwischen heißt es heute wieder Nischni Nowgorod. Und dort hat er auch tatsächlich ein paar Wochen in so einer Erntebrigade gearbeitet. Und dann erschien plötzlich eine Mitteilung von Rosta im September 1933. Ich habe einen kurzen Auszug. Während einer Bootsfahrt auf dem Fluss Oka oberhalb der Kanawinski-Brücke in der Stadt Gorki ertrank am Abend des 15. September der bekannte deutsche Kommunist Genosse Marx Sölz. Die Aufbahrung erfolgte im großen Saal des Gewerkschaftshauses und so weiter. Ja, also er ist ertrunken. Gab es natürlich sofort Gerüchte, dass er ertrunken worden ist. Inzwischen scheint das auch ziemlich authentisch, weil, in Klammern nochmal, Marx Sölz hat in der Sowjetunion noch dreimal geheiratet. Die Frauen wurden immer jünger. Die letzte war 16, als er sie geheiratet hat. Und diese letzte Frau, die hat dann jahrzehntelang geschwiegen und hat dann aber sowohl einem Dokumentarfilmer aus der DDR als auch dann einem westdeutschen Historiker erzählt, dass sie schon in den 30er Jahren gehört hatte, dass der GPU-Kommandeur von Gorki sich zu diesem Mord bekannt hat und gesagt hat, das war ein schweres Stück Arbeit. Also ich muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich, aber auch ein Selbstmord, was damals schon erwogen wurde, ist auch denkbar. Also einfach aus der Enttäuschung, Verbitterung heraus, weil Hölz hat sich schon nach dem Krieg in 1918 im Sommer auf dem Leipziger Hauptbahnhof aufgehängt und nur eine Waschfrau oder eine Klofrau hat ihn dort gefunden und sozusagen abgeschnitten. Also es war ihm nicht fremd und auch im Gefängnis gibt es Andeutungen. Und vielleicht auch das ist denkbar, dass er sich gesagt hat, ich sehe hier überhaupt kein Land. Inzwischen war er auch ausgebürgert. Also er hatte keinen deutschen Pass mehr. Kann auch sein. Also er war in jedem Fall zutiefst verbittert. Dass ihn die GPU dann erschlagen hat, passt ins Bild. Aber er hatte durchaus auch sozusagen genug Verbitterung und Verzweiflung in sich schon eingesammelt. Wir sind also am Ende dieser Biografie von Marx Sölz angelangt und ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage, was nämlich die Erinnerung an Marx Sölz betrifft. Du hast sozusagen am Anfang erwähnt, dass sozusagen deine Arbeit an dieser Biografie auch sozusagen eine Arbeit an einer Biografie gewesen ist von jemandem, der ja weitestgehend vergessen ist. Hattest aber auch gesagt, in der DDR gab es halt irgendwie sozusagen diesen Film, der dich beeindruckt hat, der sich in dein Gedächtnis sozusagen auch eingeschrieben hat. Wie war das denn sozusagen in der Nachkriegszeit, dann also nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ist da diese Erinnerung an Marx Sölz fortgetragen worden? Wie war das vielleicht auch in der DDR, wo ja ich mir das vorstellen kann, dass so eine Figur wie Marx Sölz vielleicht auch nicht unbedingt die erste Figur ist, die sich sozusagen ja die DDR-Leute da rausgegriffen haben? Nein, nicht im Mindesten. Also ist ja klar, also in die Ahnengalerie der Bundesrepublik Deutschland passt er überhaupt nicht. Also da sozusagen, da ist fast nichts gemacht worden. Außer es sind sozusagen die authentischen Schriften aus den 20er Jahren. Also seine Autobiografie ist veröffentlicht worden, die übrigens sehr gut lesbar ist. Also Hölz kann sich ausdrücken, also er kann sich ausdrücken. Und da sozusagen auch die Schriften von Mühsam und auch seine Abschlussrede zum Prozess, die übrigens von Kurt Holzki als die mutigste Rede vor einem deutschen Gericht genannt worden ist, die ihm bekannt ist. Also diese Schriften sind aber eine Biografie gab es nicht. Und in der DDR, sozusagen in der Ulbricht-Zeit, also bis 1971, gab es überhaupt nichts, weil aus dem bekannten Grund, er hat ja nach Ulbricht gesprochen, also Ulbricht hatte einen absoluten Rochus auf ihn, da ist überhaupt nichts passiert. Also er ist sowohl im Westen wie im Osten systematisch vergessen gemacht worden, das muss man auch sagen. Also das war auch ein aktiver Prozess. Also es gibt eben Gestalten der Geschichte, die sind für alle unbequem und die werden dann von den eigenen Leuten umgebracht. So. Das änderte sich mit Honecker, weil da gibt es einen kleinen Passus in der Autobiografie von Honecker. Naja, er wird die nicht selber geschrieben haben, aber jedenfalls in der dann als seine Autobiografie veröffentlichten Fassung gibt es einen Passus, dass er Honecker 1932 mit Hölz Silvester gefeiert hätte in Moskau. Und da also sagt Honecker was Interessantes, also wir, das war ja schon eine andere Generation, wir haben natürlich mit glühenden Augen auf Hölz geguckt und haben uns gefreut, mit diesem großen Revolutionär Silvester zu feiern, also überhaupt zusammen zu sein. Und da wäre also unter Honecker was möglich gewesen, aber es ist nicht gemacht worden. Gab es wahrscheinlich, kann nur sagen, Befürchtung, man könnte sich damit nur in die Nesseln setzen mit einer Hölz-Biografie. Es gab dann eine Hölz-Biografie, die hat aber kein Historiker gemacht, sondern ein Journalist, nämlich der Chefredakteur des Magazins, also was so das einzige DDR-Journal war, was jeden Monat eine nackte Frau veröffentlichte, also so ein Unterhaltungsjournal. Und der hat sich aber dann rangemacht und diese Biografie ist natürlich, ja, die bewegt sich ziemlich, hangelt sich ziemlich an seiner Autobiografie, an Hölz' Autobiografie entlang. Und was er aber wirklich gemacht hat, da gibt es sozusagen drei Auflagen. Die letzte Auflage, da ist dieser Gebhardt nochmal hingefahren in die Sowjetunion, hat mit zwei Frauen noch gesprochen. Und das ist wirklich verdienstvoll, weil die leben heute nicht mehr. Und die, also alle glühend sich zu Hölz bekennen, obwohl sie also zwei mindestens nachweislich sitzen lassen wurden. Also er hat diese Frauen nochmal befragt. Und das ist schon wichtig. Aber mehr Biografie gibt's nicht. Ja. Und insofern war es mir schon ein Anliegen, also Hölz auch an allen seinen Widersprüchen darzustellen. Aber es war eine glühende Gestalt. Er war wahnsinnig populär in Deutschland. Das ist unvorstellbar. Und er hatte sozusagen auch persönlich was Mitreißendes. Ach so, noch in Klammern jetzt fällt mir ein. Er hat in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, er musste sich ja sozusagen vom bildungsfernen Landarbeiterkind zu einer Bildung durchstudieren. Und das hat er auch mit eifrigen Bemühen gemacht und hat sozusagen, um sein Technikstudium auch zu finanzieren, hat als Kinoerklärer gearbeitet. Also so eine Art Vorführer, aber die Sturmfilme, die es damals noch gab, wurden interpretiert durch den Vorführenden. Und das war sozusagen seine Schule in Richtung Rhetorik, also Unterricht oder Selbstunterricht. Und das hat ihm auch großen Spaß gemacht. Und er war auch ein glänzender Redner. Also er konnte selbst nach dem Zeugnis zum Beispiel dieses Plauen der Polizeipräsidenten sowohl Arbeiter als auch Intellektuelle ansprechen. Und das ist ja eine Eigenschaft, die ziemlich selten ist.